Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Individuum. Beschreiben Sie das Aussehen einer Person aus Ihrer Familie. Ich nehme meinen Bruder. Er ist 3 Jahre älter als ich und studiert derzeit Pharmazie. Er ist meiner Mutter ähnlich. Sein rundes Gesicht und seinen schönen sinnlichen Mund hat er augenscheinlich von Mama geerbt. Er ist mittelgroß, für einen Mann vielleicht etwas klein, dafür aber sehr muskulös. Er ist ein ausgesprochen sportlicher, stattlicher junger Mann mit durchtrainiertem Körper und breiten Schultern. Ich finde ihn süß. Meine Freundinnen sagen, er ist sehr sexy. Er ist Brillenträger. Dieses Outfit macht ihn etwas ernster und älter. Mein Bruder kleidet sich bewusst. Ich kann nichts Schlechtes über seinen Stil sagen. Für einen Jungen hat er relativ guten Geschmack fürs Ankleiden. Auffallende Kleidung trägt er nie, doch er versteht es, elegant zu erscheinen. Wie stellen Sie sich den idealen Partner vor? Was ideal ist, ändert sich bei mir von Woche zu Woche. Mädchen in meinem Alter träumen allerdings nicht mehr vom Traumprinzen, aber er muss definitiv charmant und sportlich sein. Treue, Romantik, gute Manieren und Selbstsicherheit sind Eigenschaften, die bei mir sehr gut ankommen. Ich stehe auf gutmütige, humorvolle, starke und gleichzeitig sensible Typen. Draufgängerische Jungs kann ich nicht leiden. Ich glaube, wenn ich erst studiere, werde ich nette junge Männer kennenlernen und hoffe, dass ich mich in einen verlieben werde. Es wäre toll, jemanden zu finden, der sich reif für eine Partnerschaft fühlt. Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Ich bin Maximalist. Wenn ich an etwas arbeite, muss es perfekt sein. Willensstärke, Neugierde, Wissensdurst und Entschlossenheit gehören auf jeden Fall zu den Eigenschaften, auf die ich stolz bin. Meine Schwächen sind angeblich, dass ich stur bin, mich gerne in andere Gelegenheiten einmische und ein kleines bisschen misstrauisch wirke. An diesen negativen Eigenschaften gedenke ich noch zu arbeiten. Mein Vater sagt auch, dass ich nicht sehr weise bin. Von wegen weise. Ich bin doch erst 18. Ich möchte ein toleranter Mensch werden, der seine Mitmenschen akzeptiert, sich über Erfolge freuen kann und in einem Streit über seine Gegner triumphiert, wenn sich bewahrheitet hat, dass er im Recht war. Warum streiten Geschwister und wie lösen sie die Konflikte? Typisch sind meiner Ansicht nach Streitigkeiten zwischen Schwestern. Die sind oft wie Katze und Hund. Gründe für eine Streiterei gibt es unendlich viele. Der Altersunterschied ist sicherlich ein entscheidender Faktor dabei. Je größer er ist, desto leichter können die Mädchen einen Streit anzetteln. Es kann dabei um das Saubermachen, das Taschengeld, die Ausgehzeit, die Ungerechtigkeit der Eltern, das plötzlich verschwundene Schminkzeug und 1000 andere Nichtigkeiten gehen. Ganz zu schweigen von Neid und Eifersucht. Soll ein heftiger Konflikt gelöst werden, so muss man darüber diskutieren. Schweigen oder Schmollen hilft dabei nicht. Wenn sich Geschwister dann immer noch nicht versöhnen können, sollten die unparteiischen Eltern herangezogen und um ihre gerechte Entscheidung gebeten werden. Wie wichtig ist Mode für Sie? Sehr wichtig. Nicht nur für mich, sondern auch für alle Mädchen in der Klasse. Auch Jungs achten immer mehr auf ihr Outfit. Die Schule ist keine Modeschau, doch alle scheinen sich um ein trendy und zugleich individuelles Aussehen zu bemühen. Für viele Männer zählt nur das Äußere. Hübsche Markenklamotten wirken da Wunder. Sofort steht man im Mittelpunkt. Bloß darf man es nicht übertreiben. Um aufzufallen, würde ich zum Beispiel niemals Körperschmuck tragen. Ich habe nicht einmal eine Armbanduhr. Bauchketten, Zehenringe, Nasenringe und Piercing sind nicht mein Ding. Obwohl ich gut verstehen kann, dass manche auf solche Accessoires stehen.